Wohltat ruft dich zur Pflicht. Die Heimat ist in höchster Not. Widerstand ist das höchste Gebot. Widerstehen den Sirenen, sag Nein zu ihrem Komfort. Das Blut in deinen Venen treibt dich doch stets nach vorn. Das Blut in deinen Venen treibt dich doch stets nach vorn. Wir sind dabei, von Zerrein, unser Feind in alter Gestein. Schürze im Thron, Kampf im System, revolutionär zusammenstehen. Wir sind dabei, ja, ja, ja. Wir sind dabei, voll Zerhalt, ja. Kamerad, verstecke dich nicht. Für dein Volk zeig Gesicht. Trotz Gewalt und Repression, es bleibt ein Kampf für die Nation. Der Feind erstellt die Konvention, Blendgranate die Funktion. Fall die Stringer darauf rein. Weltanschauung bleibt dabei. Bleibt dabei. Zusammenstehen. Wir sind dabei.